Eins. Eins. Mist, so viele Leute. Ich hasse es. Wäre ich doch nur zu Hause geblieben. Zwei. Unser Angebot. Nur heute. Auf alle Gartenmöbel 10% Rabatt. Was? Wo ist die Gartenabteilung? Da muss ich hin. Aber du hast doch in deinem Garten eigentlich schon alles. Drei. So, was könnte ich dann noch brauchen? Mensch, diese Schuhe wären ja auch schön. Also, ab in den Warenkorb. Vier. Liebe Kundinnen und Kunden, wir schließen in 30 Minuten. Vielen Dank für Ihren Besuch heute. Ach, schade. Ich wollte mir noch die neue Winterkollektion anschauen. Ja, ich habe gar nicht gemerkt, dass es schon so spät ist. Lass uns morgen unbedingt wiederkommen. Fünf. Ja, die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich bin endlich befördert worden. Weißt du, was ich als erstes mache? Ich kaufe mir so eine Smartwatch. Die habe ich mir verdient. Sechs. Das mit deiner Trennung tut mir so leid. Wie geht's dir jetzt? So richtig blöd. Ich brauche jetzt unbedingt irgendein neues Teil. Klar, dann geht's dir danach bestimmt besser. Komm, lass uns hier mal reingehen.